Da rief er: »Doktor, sehen Sie doch, wir brauchen uns nicht zu übereilen.« Und richtig, Eile war überflüssig. Wir konnten die drei noch am Leben gebliebenen Piraten sehen, wie sie über eine Waldlichtung gerade auf den Besan-Mastberg zurannten, also immer in dieselbe Richtung. Wir befanden uns bereits zwischen ihnen und den Booten. Und so setzten wir vier uns denn nieder, um uns zu verschnaufen, während John, sich den Schweiß abwischend, langsam zu uns herankam. »Danke Ihnen vielmals, Herr Doktor«, sagte er. »Sie kamen, denke ich, gerade im allerletzten Augenblick für mich und Hawkins.« »Und so bist du das, Ben Gunn«, fuhr er fort. »Du bist mir ein netter Kerl.« »Bin Ben Gunn, gewiss«, stotterte der Mann der Insel und wand sich dabei wie ein Aal in seiner Verlegenheit. »Und«, setzte er nach einer langen Pause hinzu, »wie geht es Ihnen, Herr Silver?« »Sehr gut, sagen Sie. Na, das freut mich. Danke.« »Ben, Ben«, murmelte Silver vor sich hin, »wenn ich denke, dass du mich angeführt hast. Oh, oh.« Der Doktor schickte Gray fort, um eine von den Hacken zu holen, die die Meuterer bei ihrer eiligen Flucht in der Grube liegen gelassen hatten, und während wir dann gemächlich den Berg hinunter nach der Stelle gingen, wo die Boote lagen, erklärte er uns mit ein paar Worten, was vorgegangen war. Es war eine Geschichte, die Silver sehr zu Herzen ging, und Ben Gunn war der Held der Geschichte, von Anfang bis zu Ende. Ben hatte auf seinen langen, einsamen Wanderungen über die ganze Insel das Gerippe gefunden. Natürlich war er es, der es ausgeplündert hatte. Dann hatte er den Schatz gefunden. Die zerbrochene Pickaxe, die in der Grube lag, gehörte ihm. Er hatte in vielen Tagesreisen mit saurem Schweiß den ganzen Schatz auf seinem Rücken vom Fuß der Riesenfichte nach einer Höhle geschleppt, die er an dem zweigipfligen Berg auf der Nordostspitze der Insel bewohnte, und dort hatte der Schatz sich seit 2 Monaten vor der Ankunft der Hispaniola in Sicherheit befunden. Als der Doktor ihm am Nachmittag nach dem Angriff der Piraten dieses Geheimnis aus der Nase gezogen hatte und dann am nächsten Morgen den Ankergrund leer sah, war er zu Silver gegangen, hatte ihm die jetzt nutzlos gewordene Karte gegeben, hatte ihm die Vorräte gegeben, denn Ben Gunns Höhle war reichlich mit Ziegenfleisch versehen, das dieser selbst eingepökelt hatte, hatte ihm alles und jedes gegeben, nur um dadurch die Möglichkeit zu erlangen, in Sicherheit von dem Blockhaus nach dem zweigipfligen Berg zu ziehen, wo sie keine Malaria zu befürchten hatten und den Schatz hüten konnten. »Dass wir dich im Stich lassen mussten, Jim«, sagte der Doktor, »tat mir innig leid, aber ich handelte so, wie mir am besten für die schien, die bei ihrer Pflicht geblieben waren, und wenn du nicht bei diesen warst, wessen Schuld war das?« Als er nun am Morgen fand, dass ich in die furchtbare Enttäuschung, die der Meuterer harrte, mit hineingeraten musste, da hatte er den ganzen Weg nach Bens Höhle im Laufschritt zurückgelegt. Er hatte den Squire zur Pflege des Kapitäns dort gelassen und war mit Gray und Ben quer durch die Insel marschiert, um zur rechten Zeit an der Riesenfichte zu sein. Er sah jedoch bald, dass die Piraten einen Vorsprung vor ihm hatten, und da hatte er den schnellfüßigen Ben Gunn vorausgeschickt, um die Kerle zu beschäftigen. Der war auf den guten Gedanken gekommen, seine früheren Schiffsmate bei ihrem Aberglauben anzupacken, und hatte denn auch damit so weit Erfolg gehabt, dass Gray und der Doktor zur rechten Zeit ankamen und bereits im Hinterhalt lagen, bevor die Schatzsucher eintrafen. »Ah«, rief Silver, »es war ein Glück für mich, dass ich Hawkins bei mir hatte. Sie hätten den alten John in Fetzen schlagen lassen, ohne sich einen Augenblick darum zu bekümmern, Herr Doktor.« »Nicht einen Augenblick«, rief der Doktor lustig lachend. Mittlerweile waren wir bei den Booten angekommen. Der Doktor schlug mit der Pickaxe das eine in Stücke, dann bestiegen wir alle das andere und fuhren los, um auf dem Seewege die Nordbucht zu erreichen. Es war eine Fahrt von 8 oder 9 Meilen. Silver musste, wie die anderen alle, ein Ruder nehmen, obgleich er vor Müdigkeit halb tot war, und bald flogen wir schnell über eine glatte See dahin. Binnen kurzem waren wir aus dem engen Sund heraus und um die Südostspitze der Insel herum, um die Boote vor 4 Tagen die Hispaniola am Tau geschleppt hatten.